نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم unser Unterricht ist auf arabischem Deutsch und wir machen weiter mit der Erklärung von Subul al-Salam und wir sind bei Buch von der Heirat eigentlich und das ist Buch von At-Talaq, das wird von der Scheidung und wir sind bei dem Thema Al-Raj'ah. عن عمران ابن حسين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح، وأخرجه البيهقي بلفظ أن عمران ابن حسين سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد فقال أرجع لغير سنة فليشهد الآن، وزاد الطبراني ويستغفر الله. الرجعة تكون بعد الطلاق مرتان، ثم إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وهذه الثالثة. فالطلاق في ديننا أي في الإسلام يكون ثلاث مرات، وقد تكلمنا في الدروس السابقة حول اختلاف أهل العلم في قول المطلق طلقتك ثلاثا أو طالق، فقلنا أن هذا طلاق بدعي، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر كان يقع واحدة، وذكرنا أن أهل العلم اختلفوا على آراء كثيرة وأقوال كثيرة في هذه المسألة. أما الرجعة فتكون، يجب أن نميز أولا بارك الله فيكم بين المرأة المدخول بها والمرأة الغير مدخول بها. المرأة الغير مدخول بها هي المرأة التي عقد عليها الزوج ولم يدخل بها، فإذا طلقها قبل أن يمسها فلا رجعة ولا عدة، وإذا أراد أن يرجع هذه المرأة فعليه عقد جديد وزواج جديد، مهر جديد، كل شيء جديد. أما إذا دخل في المرأة، إذا دخل بها وطلقها الطلقة الأولى، فهذه تعتد، والعدة لها في هذه المسألة ثلاثة قروء، أي ثلاث حيضات. وإذا طلقها الثانية كذلك تعتد ثلاثا. في العدة يجوز له أن يرجعها، وهذه هي الرجعة في العدة. أما إذا انتهت العدة، فإذا أراد أن يرجعها بعد الأولى أو يعني بعد انتهاء العدة من الطلقة الأولى أو بعد انتهاء العدة من الطلقة الثانية، فإذا أراد أن يرجعها عليه عقد جديد، مهر جديد، ويتزوج من جديد. وأما إذا أرجعها في العدة فما عليه مهر جديد أو عقد جديد. وأما إذا طلقها الثالثة فلا رجعة بعدها، وهذا يسمى الطلاق البائن. أي تبين منهم أي خلاص تصبح حرة. وإن أراد أن يتزوجها ما يستطيع إلا إذا نكحت زوجا غيره وطلقها الآخر بعد أن ذاق منها، يعني بعد أن جامعها، ولا يكون ذلك باتفاق، لأن هذا يسمى نكاح المحلل والمحلل، فالمحلل له والمحلل لعنهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال لعن الله المحلل والمحلل له، نسأل الله العافية والسلامة. إذن كلامنا سيدور حول الرجعة التي تكون في العدة، يعني الرجعة ما تكون إلا في العدة. فهنا عمران بن حسين رضوان الله عليه وهو أحد الصحابة سئل عن ذلك، وانتبهوا يا أخوة أهل العلم، يقول هنا الحديث موقوف، يعني هذا موقوف على عمران، ولكن في قضايا الطلاق في قضايا الدين الصحابي ما تكلم بشيء من رأسه، ما يجتهد في هذه الأمور منه، إلا أن يكون فهمه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكان متعارفا عليه عند الصحابة. طبعا الحديث دليل على مشروعية الرجعة، والأصل في القرآن في قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن، يعني زوج المرأة أحق بأن يرد المرأة، ولا يشترط رضاها في الرجعة، لأن الرجل هو صاحب عقد الطلاق، يعني رجل قال لزوجته طالق، وبعد أيام أراد أن يرجعها فيرجعها، يقول له راجعتك أو أرجعتك. هنا بارك الله فيكم، الحديث هو على مسألة الإشهاد، فقال يشهد على الطلاق ويشهد كذلك على الرجعة. اختلف أهل العلم في ذلك. الشافعي كان في القديم يقول الطلاق والرجعة يجب فيهما الإشهاد، ثم غير قوله رضوان الله عليه، فاستقر المذهب على عدم الوجوب. لقوله تعالى أولا، طبعا الذين استدلوا بالوجوب قالوا وأشهدوا ذوي عدل منكم، ذوي عدل منكم يعني يشهد اثنان على الطلاق وعلى الرجعة. قال الموزعي في تيسير البيان وقد اتفق الناس على أن الطلاق من غير إشهاد جائز، وأما الرجعة فيحتمل أن تكون في معنى الطلاق لأنها قرينته، فلا يجب فيها الإشهاد لأنها حق للزوج، ولا يجب عليه الإشهاد على قبضه، ويحتمل أنه يجب الإشهاد وهو ظاهر الخطاب. والحديث يحتمل أنه قاله عمران اجتهادا، إذ للاجتهاد فيه مسرح، إلا أن قوله أرجع في غير سنة قد يقال إن السنة إذا أطلقت في لسان الصحابي يراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مرفوعا، إلا أنه لا يدل على الإيجاب لتردد كونه من سنته صلى الله عليه وسلم بين الإيجاب والندب. والإشهاد على الرجعة ظاهر، إذا كانت بالقول الصحيح، واتفقوا على الرجعة بالقول، واختلفوا إذا كانت الرجعة بالفعل، يعني هل الرجعة لابد أن يقول فيها أرجعتك قول، ولا بالفعل مثلا يقبلها أو أنه يجامحها. من أهل العلم من يرى أن الرجعة تكون بالقول، ومنهم من يرى أنه لا بأس أن تكون بالفعل، ومنهم من يرى أنها تكون بالفعل مع النية مثل قول الإمام مالك أو هذا قول الإمام مالك. واختلف أهل العلم في هل يعلم الزوجة بأنه أرجعها أم لا، فمنهم من يرى يجب عليه ذلك، ومنهم من يرى لا. واختلف بقضية رجل طلق زوجته وفي العدة أرجعها وما قال لها فتزوج الزوج الآخر، فمن أحق بها، الأول الذي أرجعها أم الثاني الذي تزوجها؟ اختلف في ذلك كثيرا طبعا. وهناك قول لأهل العلم أن الذي يطلق ويرجع من غير أو يطلق من غير إشهاد لا يقع الطلاق، لأنه قالوا أنه طلاق بدعي، ولكن هذا القول يعني هو لأهل العلم، ولكن بارك الله فيكم الصحيح أنه يشهد فيما بعد، ليجوز له يقع الطلاق ولكن الإشهاد يكون فيما بعد. وهناك من أهل العلم من يقول الشهادة تكون في الرجعة وليس في الطلاق، إذا رجع يشهد أنه أنا طلقتها مرة ورجعتها. طبعا هل في هذا الزمان ممكن يطرح سؤال على أنفسنا، وهو طب في هذا الزمان كيف يمكن ما يكون في شهود وكذا، هل يكفي الكتابة؟ نعم، إذا كانت الكتابة واضحة وكانت من نفس الرجل وكتب مثلا أنا طلقت زوجتي كذا كذا، أو أنا رجعت زوجتي وعلي طلقة أو طلقتين، فهذا يجوز والله تعالى أعلم. والحديث الذي درسناه من قبل هو حديث ابن عمر أنه طلق زوجته فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها، وقلنا فليراجعها لا يدل تماما على أنه وقع الطلاق، أنه يرجعها لأنه ظن أنها طلقت منه ولكن لم يكن كذلك. والحديث فيه اضطراب كثير في قضية وقوع الطلاق في الحيض ولا لا، ولكن هنا مسألة الرجعة مرة أخرى. إذا بارك الله فيكم، إذا طلق الرجل الأفضل له على الأقل، الأفضل على أقوال أهل العلم، الأفضل أن يشهد، منهم من يرى الوجوب منهم من يرى عدم الوجوب. وفي الرجعة كذلك، إن أرجع في العدة يشهد وهو الأفضل له على الأقل، هناك من يرى الوجوب من أهل العلم كما ذكرنا. وبارك الله فيكم، هذه الأمور التي تتعلق في هذا الموضوع والله تعالى على وعلى. حديث تاوزند أخت دسبوخ فون الرجعة بارك الله فيكم، الرجعة است دس من دس اين من زيش فون زانة فخاو شايدن لست und innerhalb der Wartezeit oder der Aufzahl Tage, dass man diese Frau zurücknimmt und die Scheidung nichtig macht, die man schon ausgesprochen hat. Und hier muss ich natürlich, bin ich auch gezwungen und verpflichtet, euch etwas zu erklären, damit man damit man nicht durcheinander wird. Und zwar, barakallahu fikum, im Islam gibt es die Möglichkeit, dass der Mann und die Frau sich trennen. Das bedeutet, dass sie sich voneinander scheiden. Und Scheidungswort ist Recht für den Mann. Aber die Frau darf ihre Scheidung verlangen und der Richter kann eine Scheidung auch ungültig oder kann eine Scheidung zwingen oder kann eine Heirat ungültig und nichtig machen. So, barakallahu fikum, man muss hier etwas verstehen. Wir haben im Islam Heirat und wir haben im Islam Scheidung. Und zwischen Heirat und Scheidung gibt es natürlich, dass man nach einer Scheidung die Frau zurücknehmen kann. Und diese zurücknehmen kann, heißt Ar-Raja. Das wird zurücknehmen. Ar-Raja ist eigentlich im Arabischen, das kommt von zurückkommen oder zurückkehren oder zurücknehmen. Deshalb der Mann, der sich von seiner Frau scheiden lassen hat, hat die Möglichkeit, innerhalb der Wartezeit diese Frau zurückzunehmen. Aber man muss erklären, wie der Sachstand ist. Und zwar, wenn ein Mann einen Heiratsvertrag mit einer Frau abgeschlossen hat, Vertrag, und man hat mit dieser Frau keine Intimität gehabt, das wird, es gibt keinen Geschlechtsverkehr oder Beischlaf zwischen ihnen. Wenn dieser Mann sich von der Frau scheiden lässt, dann hat die Frau keine Wartezeit, das wird keine Idda. Und diese Frau ist sofort eine freie Frau. Wenn er diese Frau wieder haben möchte, dann muss er sie nochmal heiraten von vorne an. Das bedeutet, als ob die Heirat nicht gab, aber das wird gezählt, dass sie einmal verheiratet waren. Ein Mann schließt einen Vertrag, Ehevertrag mit einer Frau ab. Und dann sagt der Frau, sagt der Mann dieser Frau, du bist geschieden. Weil er mit ihr kein Geschlechtsverkehr, kein Beischlaf gehabt hat, dann ist sie sofort freie Frau und sie braucht keine Anzahl Tage oder keine Wartezeit zu warten. Und sie bekommt von ihm die Hälfte der Morgengabe, die man bestimmt hat. Das ist jetzt der erste Fall. Der zweite Fall, der Mann hat schon die Hochzeit vollzogen und er hat mit der Frau Beischlaf gehabt. Und dann später sagt, du bist geschieden. Wenn diese Scheidung richtig gemacht worden ist, dann tritt die Frau in diese Wartezeit ein. Und die Wartezeit für eine Frau, die nicht schwanger ist, das ist drei Perioden, drei Menstruationen von ihr. Wenn sie schwanger ist, bis sie entbunden hat. Bis sie entbunden hat. In dieser Zeit darf der Mann diese Frau zurücknehmen, wenn das Scheidungswort, was er gesagt hat, das erste ist oder das zweite. Weil im Islam der Mann drei Möglichkeiten hat, sich von seiner Frau scheiden zu lassen. Dreimal. Weil Allah sagt, At-Talaq marratan, Talaq, Scheidung ist zweimal. Und dann kommt das dritte Mal. Das bedeutet, diese drei, die dürfen auch nicht in einer Sitzung gesagt worden oder hintereinander. Und wir haben das voriges Mal im Unterricht erklärt, dass zur Zeit von Muhammad, von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, von Abu Bakr und zwei Jahre von Zeit von Khilafa von Umar, war die Sache so, wenn man seiner Frau sagt, du bist geschieden, geschieden, geschieden, hintereinander, oder du bist geschieden dreimal, dann zählt das einmal und nicht dreimal. Auf jeden Fall, wenn das das erste Mal ist, zum Beispiel ein Mann hat eine Frau geheiratet und der sagt ihr, du bist geschieden, dann tritt sie in diese Wartezeit ein. In dieser Wartezeit hat er das Recht, sie zurückzunehmen. Auch wenn sie das nicht unbedingt will. Der nimmt sie zurück. Der darf. Wenn er sie nicht in dieser Zeit zurücknimmt, und die Wartezeit ist vorbei, dann darf man sie nochmal haben, aber mit einem neuen Heiratsvertrag und sozusagen als Neuheiratung, Neuheirat, aber mit einem Scheidungswort. Jetzt, wenn der Mann seine Frau einmal geschieden hat, zurückgenommen hat und nochmal sich von ihr scheiden lässt, dann kann er sie in der Wartezeit zurücknehmen. Ist die Wartezeit zu Ende und da will man sie zurücknehmen, dann muss man einen neuen Heiratsvertrag abschließen. Wenn der Mann sich von seiner Frau das dritte Mal scheiden lässt, dann darf er sie nicht mehr heiraten. Und die ist für ihn fremd geworden. Und die Wartezeit hier für die Frau bei manchen Gelehrten ist 3 Monate, bei anderen Gelehrten nur 1. Das sind 3 Perioden, bei manchen Gelehrten 1 Periode. Und wenn dieser Mann diese Frau zurückhaben möchte, dann kann er sie nicht, außer dass sie einen anderen Mann heiratet. Der Mann lässt sich von ihr scheiden, nachdem man die Ehe vollzogen hat. Und dann kann der erste Mann sie heiraten. Und das darf nicht geplant werden, weil wenn das geplant wird, dann ist das dieser, wal'iyadu billah, der ausgeliehene Bock. Wal'iyadu billah. Und der Prophet sagte, Allah verdammt al-Muhallil wal-Muhallil lahu. Derjenige, der so eine Heirat erlaubt macht, das wird, dass er die Frau nur heiratet, mit ihr paar Tage bleibt und dann lässt er sich scheiden. Damit der erste Mann sie heiratet, das heißt al-Muhallil. Wal-Muhallil lahu ist der Mann, der für ihn dann die erste Frau, seine erste Frau, erlaubt wird, nachdem er sie dreimal dem nachdem ihr dreimal das Scheidungswort gesagt hat. Deshalb, das darf man nicht machen. Das geht darum in diesem Buch, das ist Kitab al-Raja'a, und zwar, das geht darum, in der Wartezeit, der ersten oder zweiten Wartezeit, oder während der Schwangerschaft, nach ersten oder zweiten Scheidung, man darf diese Frau zurücknehmen. Und dies nennt man Ar-Raja'a. Und die Gelehrten des Islam diskutierten darüber, ob mit der Tat oder Handlung diese Zurücknahme der Frau gültig ist oder mit dem Wort. Einige sagen mit dem Wort, der muss sagen, du bist zurück. Andere Gelehrten sagen, der kann auch eine Handlung zeigen, zum Beispiel der küsst sie oder der umarmt sie, damit er ihr sozusagen handlungsmäßig zeigt, du bist wieder meine Frau. Manche Gelehrten sagen, nein, das geht nicht. Der muss erstmal sie zurücknehmen, ich nehme dich zurück, und dann handelt er. Einige Gelehrten sagen, wenn er handelt und die Absicht hat, sie zurückzunehmen, dann ist es in Ordnung. Und die Gelehrten auch diskutierten, ob er unbedingt seiner geschiedenen Frau in der Wartezeit Bescheid sagt, dass er sie zurückgenommen hat oder nicht. Einige sagen, ja, der muss ihr sagen, du bist zurück. Andere sagen, der muss nicht. Aber das Problem ist, angenommen, ein Mann hat sich von seiner Frau scheiden lassen. Und nach 5, 6 Monaten, der hat ihr das nicht gesagt. Und nach 5, 6, nach 1 Monat oder 2 Monate hat er sie zurückgenommen und nicht Bescheid gesagt. Und sie denkt die ganze Zeit, dass sie geschieden ist. Nach ein paar Monaten heiratet sie einen anderen Mann. Aber da kommt der erste Mann und der sagt, ja, aber ich habe dich. Sag ihm, aber ich wusste nicht. Ja, jetzt, welcher Mann soll diese Frau bekommen? Der erste oder der zweite? Das ist eine große Diskussion mit den Gelehrten. Aber eigentlich richtig ist, dass man, barakallahu fikum, der Frau Bescheid sagt, dass er sie zurückgenommen hat. Früher war das vielleicht schwer, aber heutzutage, barakallahu fikum, ist es einfach. Der kann sie anrufen, der kann jemanden schicken, der kann einen Brief schreiben, E-Mail schreiben und so. Deshalb, barakallahu fikum, das ist anders geworden. Auf jeden Fall, das geht um dieses Thema. Und wir sind bei Hadith 1008 und 1009. Imran ibn Hussein, radhiyallahu anhu, wurde gefragt, eines Mannes, der sich von seiner Frau scheiden lassen hat und er hat sie zurückgenommen ohne Zeugen. Imran sagte, du sollst Zeugen nehmen, wenn du deine Frau scheiden lässt, und wenn du sie auch zurücknimmst, dann sollst du Zeugen nehmen. Das war Abu Dawud und das ist Mawquf. Das ist die Ansicht oder das ist die Aussage von Imran al-Husayn. Der hat nie gesagt, der Prophet sagt. Und Al-Bayhaqi hat das auch erklärt, indem Imran ibn Husayn gefragt worden ist, bezüglich dieses Mannes, der seine Frau, der sich von seiner Frau scheiden lassen hat und der wollte sie zurücknehmen ohne Zeugen. Der hat ihm gesagt, Imran sagte, er hat sie zurückgenommen, nicht nach dem Weg von der Sunna, nicht auf dem Weg von der Sunna. Und weil er das so gemacht hat, dann muss er jetzt zwei Zeugen nehmen. Der muss Zeugen nehmen. Und bei At-Tabarani, es gibt noch ein Wort, und er muss Allah um Verzeihung bitten. Was bedeutet das, was wir gesagt haben? Ein Mann hat seiner Frau gesagt, du bist geschieden. Und dann, später hat er gesagt, ich nehme dich zurück. Und er hat keine Zeugen genommen. Imran sagte, er hat das nicht nach der Sunna gemacht. Er hat das nicht nach der Sunna gemacht. Diese Überlieferung hat die Gelehrten zum Diskutieren gebracht. Al-Shafi'i meinte am Anfang, man muss Zeugen nehmen bei der Scheidung und auch wenn man die Scheidung ungültig macht und die Frau zurücknimmt. Später hat er gesagt, er braucht das nicht unbedingt zu machen. Deshalb, die Gelehrten haben zwei Ansichten. Die erste Ansicht ist, der Mann muss Zeugen nehmen bei der Scheidung und bei Zurücknahme dieser Scheidung und Zurücknahme der Frau. Andere sagen, er muss nicht unbedingt, der kann. Aber der braucht das nicht unbedingt. Es gibt noch eine dritte Ansicht von den Gelehrten. Und zwar, dass sie sagen, bei der Scheidung braucht er nicht unbedingt. Aber bei Zurücknahme, dann muss er. Auf jeden Fall, das sind alle Ansichten der Gelehrten bezüglich dieser Überlieferung von Imran ibn Husayn. Jetzt vom Propheten kommt nichts, was direkt mit dieser Sache zu tun hat, außer Hadith 1009, und zwar Ibn Umar, als er sich von seiner Frau scheiden ließ, dann ging Umar zu dem Propheten Muhammad sallam und er sagte ihm, mein Sohn hat das gemacht. Der Prophet sagte ihm, seine Frau war die hat ihre Menstruation gehabt. Der Prophet sagte, befehle ihm, dass er sie zurücknimmt. Und das war Al-Bukhari Muslim, und das haben die schon erklärt. Barakallahu fikum, in anderen Unterrichten. Das heißt, allgemein muss man etwas verstehen. Ein Mann hat das Recht, nach der ersten Scheidung, nach der zweiten Scheidung, die Frau zurückzunehmen, in der Aufzahl oder in den Anzahl Tagen oder in der Wartezeit. Nach der Wartezeit, beim ersten, bei zweiten Scheidung, kann er sie auch wieder haben, aber natürlich, sie muss nicht ihn annehmen. Das bedeutet, nach der Idda, nach der Wartezeit, muss sie nicht. In der Wartezeit, wenn der Mann sagt, ich nehme dich zurück, dann kann sie nicht sagen, nein. Ja, aber wenn eine Frau sagt, ja, aber ich will nicht mit dem Mann bleiben, was kann sie machen hier? Sie sagt ihm, ja, ich möchte meine Scheidung. Auch wenn du mich zurücknimmst, dann möchte ich jetzt meine Scheidung haben. Wenn er ihr das nicht gibt, dann hat sie eine andere Möglichkeit, das heißt Al-Khul'a. Dann haben wir schon erklärt, was Al-Khul'a ist, bezüglich Thabit und Al-Qais. Und dann haben wir die Überlieferung schon erklärt. Wenn der Mann Al-Khul'a nicht akzeptiert, der lässt sich vor der Frau scheiden und er bekommt seinen Morgengabe zurück. Wenn er das nicht akzeptiert, dann gibt es die Möglichkeit, dass die Frau zum Richter geht und der Richter sieht die Lage und dann entscheidet er und er kann auch einen Heiratsvertrag ungültig sprechen. Das wäre nicht, dass man denkt, ja, alle Wege sind geschlossen. Nein, die Frau hat das Recht auch zu sagen, ich möchte mit einem Mann nicht bleiben oder ich möchte meine Scheidung haben. Obwohl Scheidung Wort in der, sage ich jetzt, ein Recht für den Mann ist, aber das heißt nicht Barakalofikum, dass die Frau überhaupt keine Rechte in diesem Zusammenhang hat. Und das ist natürlich die Weisheit Allah subhanahu wa ta'ala, dass der Mann das Scheidungswort hat. Weil eigentlich ist es bekannt, ja, wenn die Frau ein bisschen sensibel wird und sowas, dann wird sie sich von ihrem Mann scheiden lassen. Schnell wird das gehen. Aber den Männern ist das nicht so. Wir haben auch ein Hadith genommen. 3 Themen. Wenn du das als Spaß machst, dann sind das wahr und ernst. Und wenn du das als ernst meinst, dann sind das ernst. Unter anderem At-Talaq wa-Raja. Das bedeutet heiraten, Scheidung und zurücknehmen oder ungültig machen des Scheidungswortes, was hier in diesem Zusammenhang als Ar-Raja ist. Nach der Sunna ist das so, wenn jemand sich scheiden lässt, dann soll er es mindestens 2 Leuten Bescheid sagen, 2 Männern, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ und nimmt zwei vertrauenswürdige Personen als Zeugen, wenn ihr die Scheidung macht. Deshalb, barakallahu fikum, und wenn der Mann auch die Frau zurücknimmt, dann sollte er auch 2 Zeugen haben. Die müssen nicht dabei unbedingt sein, sondern der kann zum Beispiel sagen, ja, Leute, schaut mal, ich habe mich von meiner Frau scheiden lassen und ich habe sie genommen und das zählt für mich ein Scheidungswort. Das nächste Mal sagt, die sind 2 Scheidungswörter. Damit auch die Leute wissen. Weil wir ein Problem auch haben heutzutage. Wir haben ein Problem. Ein Mann kommt, sagt, ich habe mich nicht scheiden lassen. Die Frau sagt, doch. Der hat mir gesagt, du bist geschieden. Okay, was sollen wir jetzt machen? Die Frau will ihre Scheidung und der Mann will die Scheidung nicht. Die Frau behauptet, der Mann sagt, du bist geschieden und die Frau sagt, nein. Entschuldigung, die Frau sagt, der hat mir gesagt, du bist geschieden. Der Mann sagt, nein, ich habe das nicht gesagt. Und da brauchen wir einen Richter, damit hier alles geregelt wird. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, im Islam gibt es die Möglichkeit, mindestens ist es erwünscht, wenn man sich scheiden lassen hat, dass man 2 Zeugen nimmt. Und wenn man die Frau auch zurücknimmt, dann nimmt man Zeugen, damit man die Rechte von den anderen nicht verletzt. Allah Ta'ala, A'la wa A'lam. Und ich hoffe, dass ich, Barakallahu fikum, dieses Thema ausführlich erklärt habe, dass man natürlich klare, sage ich jetzt, Vorstellung bekommt bezüglich dieses Thema. Ich werde nicht anfangen mit dem neuen Thema, und zwar Al-Ila, Al-Zihar, Al-Kaffara, weil das ein bisschen schwer ist. Und ich denke, so ist gut, weil wir in 7 Minuten 20 Uhr haben werden, oder in 6 Minuten, und da brauche ich dafür ein bisschen Zeit zu erklären. Deshalb, Barakallahu fikum, sagt nachher, möge Allah mein Telefon mir von euch annehmen. Und wir werden uns inshallah zum Unterricht morgen treffen. Ab 19 Uhr, wir machen weiter mit dem Koran. Und ich denke, bezüglich des Koran, wir werden eine neue Methode, wie wir Teile haben, oder einen neuen, sage ich jetzt, ein neues Angebot anbieten. Und zwar, wir werden anfangen, nicht nur die Suren, die wir lesen, auswendig lernen, sondern zum Beispiel wir werden jedes Mal jetzt ein Ayah von einer Sura nehmen und dann lernen wir jedes Mal ein Ayah oder zwei Ayat vom Koran und so weiter, dass wir, na, inshallah, wenn wir sagen, wir 50 Unterrichte im Jahr haben, dann können wir 50 Ayat von einer Sura lernen, bi'idhni ta'ala. Und wer mehr lernen möchte, kann auch das machen. Barakallahu fikum wa jazakum Allah khairan. Morgen treffen wir uns, inshallah, zu Koran-Unterricht. Und da sollte man gute Taten begehen in dieser Zeit. Weil wir in den Muharram-Monat sind, und das ist Schahr Haram. Und nicht vergessen, morgen ist der 9. von Muharram, der 9. Und Donnerstag ist Ashura, der 10. Und da sollte man diese Tage fasten für Allah subhanahu wa ta'ala. Da bekommt man dafür großen Lohn. Großen Lohn. Ashura, ein Jahr Sünden werden verziehen, inshallah. Ich denke, wir haben kein Atmen. Wir haben kein Atmen im Raum. Habt ihr erstmal Fragen zum Thema? Habt ihr Fragen zum Thema eine siebente Pimpel? Eine sieben? Derjenige, der eine Frage zum Thema hat, eine siebente Pimpel? Nur eine? Ja, das Problem ist, an wem willst du das schicken? Okay, wir warten ein bisschen. Ich werde den Platz ändern. Innerhalb 10 Minuten komme ich wieder. Wenn wir Atmen haben, dann gut. Wenn wir nicht haben, dann gucken wir, ob wir weitermachen oder nicht. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. In 10 Minuten treffen wir uns wieder, inshallah. Ich mache jetzt allen Rot. Und dann in 10 Minuten komme ich wieder. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.